eine Erinnerung an Zeiten des Glücks ergreift. Wie unwiderruflich sind sie doch dahin. So denke ich auch an die Zeiten, in denen wir an der großen Marina lebten, zurück erst die Erinnerung treibt ihren Zauber hervor. Mit einer gewissen Strenge und in schlichten Gewändern, obwohl kein Gelübde uns band. Zweimal im Jahr ließen wir indessen das rote Futter doch leuchten, einmal im Frühling und einmal im Herbst. Im Herbste zechten wir als Weise und taten den köstlichen Weinen, die an den Südhängen der großen Marina gedeihten, Ehre an. Dort zu Lande üblich.

von ihr habe ich das Pflanzenreich verehrt und seine Wunder in vielen Wanderjahren nachgespürt. Doch gib mir heute Tonnen waren haben wir bemerkt, dass unser Thema beinahe gegen unseren Willen sich erweiterte. Vielleicht war es die starke Luft der lauten Klause, die unseren Denken eine neue Richtung gab, gleich wie in reinem Sauerstoff die Flamme steiler und heller brennt. Es kam, dass wir uns arbeiten mussten, wissen, dass der Oberförster in unserem Gebiet an Macht gewann und der Schrecken sich verbreitete. Wir hatten eine Eitelkeit gewonnen, vor deren Glanze die Truggestalten sich verflüchtigen. es ging in der Marina das im Kreislauf weiter. Es war das Alte und war zugleich das Alte nicht. Zuweilen, wenn wir auf der Terrasse standen und auf den Blütenkranz der Gärten blickten, verspürten wir den Hauch versteckter Müdigkeit und Anarchie. Und gerade dann berührte uns die Schönheit dieses Landes bis zum Schmerz, leuchtend, bevor die Sonne scheide, die Lebensfarben noch gewaltig auf. In diesen ersten Zeiten hörten wir vom Oberförster kaum. Doch seltsam war es, wie im gleichen Maß, in dem die Schwächung zunahm und die Wirklichkeit entschwand, sich näherte. Die Furcht verhüllte ihn und ich bin sicher, dass darin seine Kraft weit mehr als in ihm selbst zu suchen. Unserem Rücken gegen Norden grenzen die Kampagne an. Sie wurde von der Marina durch die Marmorklippen wie durch einen Wall getrennt. Dort lebte das Volk der Hirten wie in Zeiten, die weder Haus noch Pflug noch Webstuhl kannten und in denen das flüchtige Obdach aufgeschlagen wurde. Wie der Zug der Herden es gebot. Dem entsprachen auch ihre Sitten und ein rohes Gefühl für Recht und Billigkeit. Das ganz auf die Vergeltung zugeschnitten war. Die ersten Zeichen, dass die alten Blutrachezwiste sich verschärften, wurden nicht erkannt. Doch bald erfuhr man, dass neue und ungeahnte Züge sie verdüsterten. Der Kern von hoher Ehre, der die Gewalt gemildert hatte, ging verloren. Die reine Untat blieb bestehen. Noch schöne Kinder. Gerade hierin lag ein meisterhafter Zug des Oberförsters. Er gab die Furcht in kleinen Dosen ein, deren Ziel die Lähmung des Widerstandes war. Die Rolle, die er in diesen, die sehr fein in seinen Wäldern ausgesponnen wurde, war die der Ordnungsmacht. Aus verbotenen Fallen, das will sie in der Marung. spät im Herbst im Klosse an die rote Tiere gehen. Die Festen warnten, und die Zeit war für die Fürchterlichen reif. Wenn der Nordwind weht, sein Klang zu uns erhebet ringt. Wir hören die Rambockstöße an das Hoftor schlagen und das Klagen des Das in Flammen stellen steht. Der raute Klaue droht kein Unheil, solange noch meine Sippe in der Steppe. Verwiegen, die jeder eine gute Waffe, die man in Händen hält. Seine Augen spähen in Falkenschärfe und leuchten im Zorn am Wolfgang auf. Und leuchten im Zorn am Wolfgang auf. Als die Sturmstärke an die Mauer brandete, verspürten wir den Ausweg der Gewalt. Wir erwogen mit Belovoir und seiner Sippe, nachts auf die Jäger Jagd zu machen und jeden, der uns ins Kampf geriet, zu verletzen, aufzuhängen. Dann fühlten wir die Macht des Triebes, der einen Blitzschlag durch die Glieder fuhr. Wenn wir indessen im Herbarium und in der Bibliothek die Lage gründlicher besprachen, entschlossen wir uns immer fester, allein durch reine Geistesmacht zu widerstehen. Das Glas auf alte und ferne Freunde, und auf die Länder dieser Welt. Wenn uns ein Bannen beim Wehen der Hilfe des Todes erfasst, dann lass uns zusammen trinken, zusammen trinken. Lass uns trinken im Sinnen, wie lange an diesen Tagen noch Platz für uns bereitet ist, denn die Erde ist schön. Denn die Erde ist schön. Nannten die Hirten einen alten Kahlschlag, der an dem Ort liegen sollte, an dem der Waldrand in die Sichel des Fillerhorns mündet und der verrufen war. Nebel wallten in den Büschen und das Röhricht zischelt im Wind. Ja, selbst der Boden, auf dem wir schritten, kam uns unbekannter und fremder vor. Allen aber war es bedenklich, dass man die Erinnerung verlor. Dann wurde das Land ganz trügerisch und schwankend und den Gefühlen ähnlich, die man in Träumen sieht. Es schien uns, dass uns im Kampf selbst die Sprache noch nicht genügt, sondern dass wir bis in die Träume dringen müssten, um die Bedrohung zu bestehen. Dem dunklen Tore ist am Himmelfelde ein Schädel festgenagelt. Wie eine Kette ihn klein und endet, so schließt ihn ihm ein schmaler Giebelfries, der wie aus braunen Spinnen gebildet scheint. Aber er besteht aus an die Mauer gehefteten Menschenhänden. Das Innere der Scheune liegt fast im Dunkel, doch erkenne ich dich am Eingang eine Schinderbank mit aufgespannter Haut. Fliegen, fliegen! Er mochte 20 Jahre kaum überschritten haben, doch stand zu diesem Alter ein Ausdruck schweren Leidens, den wir an ihm bemerkten, in sonderbarem Vielsatz. Obwohl er hoch gewachsen war, hielt er sich tief gebeugt, als ob die Größe ihm Schwierigkeiten bereitete. Ich hatte den Eindruck, dass hohes Alter und große Jugend sich in ihm vereinten. Das Alter des Geschlechts und die Jugend der Person. Dennoch schien es wunderbar, dass dieser müde Träumer sich berufen fühlte, Schutz zu gewähren. Es raffen, wenn im Felde das Blut zum Angriff ruft, die guten Krieger, sie sterben noch vom Boden auf. Denn das Gefühl verschwindet. Und wenn der Schrecken die Sinne trübt, dann sind die Kräfte der Eintagsmenschen gar bald versiegt. Doch in den alten Stämmen lebt die Kenntnis des wahren und legitimen Marsches. Und aus ihnen brechen die neue Straßen der Gerechtigkeit hervor. Aus diesem Grunde wird bei allen Völkern die mittleren Blutere voran. Wein geräumt, die mittleren Blutere voran. Wir haben Pöpels Blick gesehen, moralische Ordnung ist aufgelöst, Ordnung ist aufgelöst. Verflucht, wer dies getan hat. Die Wüste wächst wie dem, der ist gerechte Ordnung kennt. Ich werde noch heute Nacht die weite Gründe aufsuchen, in Wälder, in denen Wölfe heulen wahr. Habe dich wenigstens durch unseren Freund Belobor. Zugelassen, dass ihr alleine, alleine fortgeht. Ich muss ihm doch

von Geld! Neue und grimmigere Löwe erhebt sich vor mir! Thank you.